Bereits morgen braucht Athen neues Geld. Heute entscheidet der Bundestag über das dritte Hilfspaket für Griechenland. Am Abend haben die Fraktionen bereits zur Probe abgestimmt. Aus Berlin, Gerhard Schröder. Die Fronten scheinen geklärt. 56 Nein-Stimmen, 4 Enthaltungen. Fast ein Fünftel der Unionsabgeordneten verweigerte der Kanzlerin gestern in einer Probeabstimmung die Gefolgschaft. Die Zahl der Neinsager liegt damit in etwa so hoch wie vor einem Monat, als der Bundestag erstmals über ein drittes Hilfspaket abstimmte. Eine Mehrheit für das milliardenschwere Rettungsprogramm scheint gleichwohl gesichert. Sozialdemokraten und Grüne sind überwiegend für das Hilfspaket. Die Linkspartei dagegen lehnt die damit verbundenen Sparauflagen ab und will mehrheitlich mit Nein stimmen. Das Rettungspaket sieht Hilfen in Höhe von 86 Milliarden Euro in den kommenden 3 Jahren vor. Im Gegenzug hat sich Griechenland verpflichtet, die Renten zu kürzen, Steuern zu erhöhen und Staatsbetriebe zu verkaufen. Auch der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD, Carsten Schneider, gehört zu den überzeugten Ja-Sagern. Es ist eine der wichtigsten Entscheidungen, ob Europa in der Form einer solidarischen Union mit wirtschaftlicher Stärke zusammenbleibt oder nicht. Und dessen sind sich Sozialdemokraten bewusst. Und natürlich gibt es auch an diesem Programm, an den einzelnen Punkten, durchaus Fragezeichen zu machen. Aber ich habe auch nach vielen Gesprächen im vergangenen halben Jahr mit der griechischen Regierung jetzt den Eindruck gewonnen, dass sie sehr, sehr ernsthaft den Erfolg wollen und ihr Land vom Kopf auf die Füße stellen. Und dann ist es auch, glaube ich, klug gewesen, dass wir als Sozialdemokraten niemals versucht haben, unser nationales Mütchen zu kühlen, ja, Erfolg zu schlagen, indem man die nationale Karte spielt, wie das auch einige in der Union gemacht haben. Sagte Carsten Schneider, SPD. Mehrheitlich will sich die Linksfraktion gegen das dritte Hilfspaket aussprechen. Dazu heute Morgen im Deutschlandfunk Dietmar Bartsch, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Ich selbst stimme mit Nein, selbstverständlich, weil es wird ein Kurs ja fortgesetzt, der sich zweimal nicht bewährt hat. Wenn wir nicht mal in der Lage sind zu analysieren, was haben denn die beiden ersten sogenannten Hilfspakete gebracht? Sie haben im Ergebnis ein Schrumpfen der Wirtschaftsleistung in Griechenland gebracht, was so sonst nur im Krieg stattfindet. Der gleiche Kurs, die gleiche Medizin wird weiter verabreicht. Diese 86 Milliarden, die jetzt heute zur Debatte stehen, davon werden 54 zur Bedienung alter Schulden eingesetzt. Das Geld geht nach Griechenland, sieht einmal die Sonne und geht wieder zurück. Der Fraktionsvize der Linkspartei im Bundestag, Dietmar Bartsch. Heute stellt Thomas de Maizière neue Zahlen vor. Zunächst hatte die Bundesregierung geschätzt, dass rund 450.000 Flüchtlinge in diesem Jahr nach Deutschland kommen würden. Inzwischen werden bis zu 750.000 Menschen erwartet. Martin Mayer. Die Zeltstädte beschämend, die Aufgaben gewaltig. Gabriel glaubt, dass die große Zahl von Flüchtlingen Deutschland verändern wird. Der SPD-Chef sieht das Land vor einer doppelten Aufgabe. Zum einen müssten die Flüchtlinge heimisch, zum anderen den Bürgern die Ängste genommen werden. Dabei warb Gabriel erneut für mehr Geld, mit dem der Bund die Kommunen unterstützt. Und auch die Europäische Union ist für ihn gefragt. Hier müsse ein neuer Anlauf für andere Verteilerquoten unternommen werden. Für die plädiert auch die Kanzlerin. Sie sagte in einer Sitzung der Unionsfraktion, dass bei dem Thema eine europäische Antwort gefunden werden müsse. Und in ganz Europa steigen die Flüchtlingszahlen. Noch viele europäische Länder weigern sich, mehr Flüchtlinge aufzunehmen. Der österreichische Europapolitiker Hannes Swoboda. Es ist eine Schande, es ist ein Skandal, dass hier zu wenig gemeinsam gehandelt wird. Es ist ein Problem, aber es ist ein Problem, das lösbar ist, wenn alle an einem Strang ziehen. Ich glaube, Länder wie Schweden, Deutschland, Österreich müssen hier ganz klar sagen, das ist nicht unser Europa, wenn auf der einen Seite die Länder Geld einfordern für sich und für die Behebung der wirtschaftlichen Probleme und auf der anderen Seite nicht bereit sind, Solidarität in der Flüchtlingsfrage zu tätigen. Der österreichische Europapolitiker und Sozialdemokrat Hannes Swoboda. Die beiden jüngsten Sprengstoffanschläge in der thailändischen Hauptstadt Bangkok gehen nach Ermittlungen der Polizei auf dieselben Täter zurück. Udo Schmidt. In beiden Fällen wurde TNT verwendet, sowohl beim verheerenden Anschlag Montagabend mit 20 Toten, als auch bei der zweiten Explosion gestern am Chao Phraya-Fluss, bei der glücklicherweise niemand verletzt wurde. Nach dem Mann im gelben T-Shirt, der auf einem Überwachungsvideo zu sehen ist und den die Polizei für den Täter vom Montag hält, wird weiterhin mit Hochdruck gefahndet, bisher allerdings ohne Erfolg. Rätsel raten weiterhin auch über Motive und Hintergründe der Anschläge. Das Militär schließt die muslimischen Rebellen aus dem Süden Thailands als Täter aus. Die gestern geäußerte Annahme, militante Gegner der Militärregierung steckten hinter den Explosionen, ist ebenfalls bisher durch nichts belegt.